Liebe Erfolgsfrauen, das ist euer Podcast. In jeder Folge schenkt euch eine inspirierende Frau ihre persönliche Erfolgsgeschichte mit ihrer einzigartigen Karriereformel. Lehnt euch zurück und genießt den weiblichen Sprung nach vorne. Herausforderungen suchen von Nela Novakovic. Werden Sie zu Ihrem eigenen Erfolg. Ich gehe leidenschaftlich in meinem Beruf auf. Ich liebe und suche den Erfolg. Mit dieser Energie bin ich geboren. Bewährtes Erhalten und Herausforderungen suchen, das ist mein persönliches Erfolgsrezept. Und ich möchte Sie entflammen, Ihre Leidenschaft zu suchen und dafür zu brennen. Wie findet man zum Erfolg? Es ist eine Sache des Interesses, des wirklich ernsthaften Interesses. Etwas nicht gerne zu tun, macht auch den Erfolg unwahrscheinlicher. Fragen Sie sich, womit befasse ich mich am liebsten? Was macht mir keine Mühe und wobei vergesse ich die Zeit? Sobald Sie sich für eine Sache wirklich interessieren, beginnen Sie tiefer in die Materie einzudringen. Dazu gehört das Ausprobieren als auch das Lernen. Je mehr Sie darüber wissen, umso mehr möchten Sie erfahren. Je neugieriger und interessierter Sie werden, umso größer wird die Auswahl, denn das Angebot steigt. Und so geht es immer weiter, bis der Punkt kommt, wo die Beschäftigung damit zur Leidenschaft wird. Sollte man daraus dann auch noch ein Businessmodell machen können, dann ist der richtige Weg beschritten. Ein zusätzlicher Gradmesser ist, wenn Ihnen auch die Menschen um Sie herum bestätigen, dass Sie gerade in diesem Metier hervorragend sind. Wenn Sie Ihre Leidenschaft gefunden haben, muss das natürlich nicht heißen, dass sich der Erfolg sofort einstellen wird. Es gehören sowohl eine Portion Beharrlichkeit als auch der Glaube an die Sache dazu. Vermutlich wird zuerst eine Durststrecke zu überwinden sein, trotz großem Engagement. Dann aus Trotz weiterzumachen kann sinnvoll sein, aber auch gefährlich werden. Das gilt es im Einzelfall zu prüfen. Behalten Sie also bei aller Leidenschaft immer einen gewissen Abstand bei. Und beachten Sie auch die Regeln der Betriebswirtschaft. Finanzielle Warnsignale nicht zu erkennen, kann sehr gefährlich werden. Doch vermutlich wird man den Erfolg nur finden, indem man auch einige Fehler auf dem Weg dorthin in Kauf nimmt. Kein großes Projekt kam ohne Fehler aus. Und aus manch einem Fehler wurde sogar ein Geschäftsmodell. Denken Sie an Post-it. Ein definitives Kriterium ist, dass man es nie nur als Arbeit sieht. Es mag anstrengend sein, stressig, ja auch mal frustrierend. Doch wer die innere Stechuhr in sich trägt, die nach Hause und auf die Couch schickt, der empfindet keine Leidenschaft. Hat man das gefunden, was ausfüllt, ohne überzulaufen, fühlt man sich dazu berufen, es ohne viel Tamtam groß zu machen. Dann ist das Gefühl der täglichen Arbeit mit dem eines Hobbys zu vergleichen. Treiben Sie beispielsweise leidenschaftlich gerne Sport, dann lassen Sie die Serotoninschübe ja auch Verletzungen und Schmerzen vergessen. Ein Hobby ist Ihnen niemals lästig, auch wenn Sie viele Stunden darauf verwenden. Ja, logisch, sagen Sie, sonst wäre es ja auch nicht mein Hobby. Genau, aber warum sollte das nicht genauso für Ihren Beruf gelten? Dem Sie die Hälfte Ihres Lebens widmen. Nein, nicht opfern. Ganz genau, das wäre doch unlogisch, oder? Sich schon am Morgen auf die Aufgaben des Tages zu freuen, ob nun positiv oder negativ, ob lösbar oder scheinbar unlösbar, jeden Tag voller Energie an die Arbeit zu gehen, ohne die Angst, dass Probleme nicht gelöst werden können, sondern Vertrauen zu haben, diese mit Kreativität und Know-how zu meistern, das ist das Ziel. Um eine solche Berufung zu finden, sollte man so früh wie möglich open-minded durchs Leben gehen. Dann findet man seine Leidenschaft fast von selbst, beziehungsweise wird man von der Leidenschaft gefunden. Es spricht nichts dagegen, sich dabei auch vom Bauchgefühl leiten zu lassen. Sie merken, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, wenn Sie sich auf den Montag freuen oder die Wochentage gar keine Bedeutung für Sie haben. Wenn Sie diese Passion gefunden haben, also das, worin Sie gleichzeitig gut sind und es genießen, ja, es vielleicht sogar lieben, dann stellt sich die Frage nach der Leidenschaft gar nicht mehr. Sie gehört dann zu Ihrem täglichen Leben wie das Zähneputzen. Etwas nicht nur zu tun, weil Sie damit gut verdienen, sondern weil Sie sich ein Leben ohne es gar nicht mehr vorstellen können. Kommen diese beiden Beweggründe zusammen, ist das der Super Bowl. Natürlich gibt es trotzdem in jedem Beruf Sequenzen, die auch mal keinen Spaß machen. Das kann eine weite Bandbreite haben. Ob es die unzähligen zu beantwortenden E-Mails sind oder ob Sie einen Mitarbeiter kündigen müssen. Auch das muss sein. Auch das gehört dazu, wenn Sie eine leidenschaftliche Führungskraft sind. Und auch das ist nicht nur schlecht. Denn je mehr Sie es hassen, umso mehr werden Sie vielleicht die Mitarbeiterentwicklung vorantreiben oder zur Chefsache erklären. Mit einer guten Mischung aus Intuition, Glück, Mut, Steherqualitäten und Selbstvertrauen stehen die Chancen für jeden gut, seine Leidenschaft auch im Beruf zu finden und ausleben zu können. Letztendlich fordert aber auch jeder Traumjob Respekt, Toleranz und Kompromissfähigkeit ein. Nur unter diesen Prämissen kann er der Richtige sein. Mitten hinein in den Erfolg. Nun könnte man ja sagen, wenn man Dinge tut, die einem am liebsten sind, was braucht es da noch Erfolg? Da man ihn doch bereits lebt, kann man sagen, ja. Also nennen oder definieren wir den Erfolg anders. Gesättigten Ehrgeiz. Jemand, der Ehrgeiz in sich verspürt, wird sich nicht damit zufrieden geben, nur leidenschaftlich zu arbeiten, der wird auch die Früchte dieser Arbeit ernten wollen. Die Formel Leidenschaft gleich Erfolg wäre allerdings etwas zu simpel. Leidenschaft ist sicherlich das wichtigste Fundament. Doch sollten ausreichend Selbstkritik, Mut zu Entscheidungen und zur permanenten Veränderung hinzukommen. Das heißt, jegliche Entscheidung muss für das Umfeld als authentisch und wahr empfunden werden, ob nun im privaten oder beruflichen Umfeld. Und es braucht eine gehörige Portion Glück. Meine Überzeugung ist, dass Glück kein Zufall ist. Es gibt Momente im Leben, da stimmen so viele Faktoren überein, dass ein Schritt nach vorne die einzig logische Konsequenz ist. Dann geht es darum, die innere Stimme in die innere Einstellung zu überführen, so dass es schon fast einer Erleichterung gleichkommt, neue Wege zu beschreiten. Die Konsequenz und Ausdauer, sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und das ständige Bestreben, es zu erreichen und dazu noch eine gehörige Portion Talent als Grundlage, dann macht man etwas nicht nur leidenschaftlich gerne, sondern ist auch richtig gut darin. Talent, Ausdauer, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, all das erlaubt es, scheinbar spielerisch Erfolg zu haben, tatsächlich das Hobby zum Beruf zu machen und wesentlich mehr leisten zu können als jemand, der für sein tägliches Brot ohne Leidenschaft arbeiten geht. Weitere wichtige Zutaten sind Kreativität, Durchsetzungskraft, aber auch Geduld und großer Mut zum Risiko. Es gibt nämlich vor dem Erfolg keine Sicherheiten für das Ziel. Außerdem unabdingbar eine tiefe Sehnsucht nach dem Erfolg. 50% konsequente, strukturierte und pragmatische Strategien und 50% Esprit, Emotion und totale Hingabe. Ist all das vorhanden, kann es schon fast körperlich wehtun, wenn ein Plan nicht sofort so aufgeht wie gewollt. Umso mehr ist dann die Konsequenz gefordert, es so lange zu probieren, bis es klappt. Sicher gibt es auch gewisse Laufbahnen, für die man nicht mal besonders talentiert sein muss. Doch unbedingt notwendig ist es, Angst und Zweifel zu vermeiden. Dies sind die größten Hindernisse zum Erfolg. Daher sehe ich das Selbstvertrauen als eine der absolut wichtigsten Eigenschaften, um erfolgreich zu sein. Vertrauen in sich selbst und die eigenen Fähigkeiten, Neugier auf sich selbst und neue Herausforderungen, Freude über sich selbst und Erreichtes sind die tragenden Säulen für meinen Erfolg. Mein größter Erfolg bin ich selbst. Ich habe immer ein klares Ziel vor Augen oder setze mir mehrere. Diese Ziele auszuformulieren macht Sinn. Dabei erkennt man Hürden frühzeitig und auch manchmal, dass das Ziel im Kopf viel zu kurz gesprungen war. Darauf zu achten, mich nicht auszuzehren, fällt zwar manchmal schwer, aber ich bin ein durch und durch positiver Mensch. Ich weiß, dass es immer einen gangbaren Weg gibt, mag es auch aktuell noch so schlecht aussehen. Mit dieser optimistischen Lebensbrille auf der Nase kann man auch schon mal ins Stolpern kommen. Deshalb Obacht! Es ist genauso wichtig, realistisch zu bleiben und nicht abzuheben. Das gelingt, wenn Sie nicht in erster Linie Problem, sondern lösungsorientiert denken. So sind meine Lieblingstiere der Tiger und die Kuh. Warum die mir so sehr gefallen? Weil sie so gegensätzlich sind. Als Haustiere sind sie jedenfalls definitiv nicht geeignet. Aber wer weiß, vieles, was ich mir in den Kopf setze, setze ich oft auch irgendwie durch. Vielleicht gelingt es mir ja doch, in irgendeiner Zukunft meine Lieblingstiere zu Hause begrüßen zu können. Natürlich gibt es auch in meinem Leben schwierige Situationen. Die zu verdrängen wäre dumm und keineswegs lösungsorientiert. Ob es im Auslandsstudium der Diebstahl meiner kompletten Habseligkeiten war oder ob mein Geburtsland, Serbien, bei Bewerbungsgesprächen anfangs manchmal mehr interessierte als meine Qualifikationen. Ich habe mich stets durch alles hindurch gekämpft und alle Chancen, die sich mir boten, ergriffen. Für mich galt immer: Gibt es ein Problem? Finde eine Lösung. Die Situation annehmen, sie begreifen und verarbeiten, mit dem nötigen Zeitfenster. Manchmal eröffnen sich dann aus der Akzeptanz heraus doch wieder Augenblicke auf mögliche Lösungsszenarien. Dann wird aus einer vermeintlichen Sackgasse plötzlich ein veränderbarer Zustand. Zur Akzeptanz gehört aber auch das Loslassen. Nicht alles ist unter allen Umständen durchziehbar. Es gibt Dinge und Ideen in meinem Kopf, die brauchen die permanente Bereitschaft, mich selbst zu überdenken. Es ist wichtig, das zu erkennen und auch umzusetzen. Auch das ist ein Teil meiner positiven Denke und Energie. Denn selbst wenn es sich um einen Misserfolg handelt, den ich auch beim besten Willen nicht in einen Erfolg umdeuten kann, dann weiß ich doch, ich habe es versucht, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Daran jedoch um jeden Preis festzuhalten, kostet mich viel zu viel Energie. Es lässt sich nichts festhalten, was nicht bleiben will. Aber das Wichtigste, Rückschläge entmutigen mich nicht. Menschen beklagen sich sehr häufig über ihre Umwelt, ohne dabei zu bemerken, dass sie es doch selbst in der Hand haben, sich ihre Welt selbst zu schaffen, in der sie gerne leben würden. Jeder hält sein Schicksal in seiner Hand, wenn er Verantwortung übernimmt. Mit diesem Blick ist man nie Opfer, sondern kann durch sein Verhalten immer etwas bewegen, verändern und zum Besseren lenken. Natürlich muss ich meine Leidenschaft auch manchmal zügeln. Es gibt Probleme, die gehören äußerst gründlich analysiert. Die Steuerung meiner Emotionen ist dann wichtig, um die richtigen Wege zu erkennen und einzuschlagen. Vermeidung macht keinen Sinn. Was nicht heißt, dass ich nicht ein sehr emotionaler Mensch wäre. Für mich ist das emotionale Pendant zur beruflichen leidenschaftlichen Besessenheit im Privaten die Beständigkeit. Neben meiner Familie gehören Freunde zu meinen wichtigsten Bezugspersonen. Mit ihnen teile ich meine Interessen und entdecke Neues. Der Zuspruch, die Anerkennung und die Unterstützung sind unverzichtbare Ressourcen, um mich immer wieder aufs Neue zu stabilisieren. Und umgekehrt, das gilt genauso, bin ich meinen besten Freunden eine wertvolle Stütze. Leidenschaft funktioniert nie isoliert, nur auf einen Lebensbereich bezogen oder gar als Einbahnstraße. Die Liebe zu meiner Familie macht mich zu einem sehr engagierten Familienmenschen. Die Fähigkeit, dies und die erfolgreiche Geschäftsfrau in einem zu sein, folgt in beiden Fällen der Selbstmotivation einer zutiefst empfundenen Berufung. Beides zu verknüpfen, ohne dass das eine oder andere verwässert, und die Strategien und Talente aus beiden Bereichen wertschöpfend ineinander fließen zu lassen, das ist mein tägliches Ziel. Und es zieht sich noch weiter wie ein roter Faden durch mein Leben. Ich unterrichtete English for Kids bei der AWO und dieses ehrenamtliche Engagement erlaubte es mir, meine Stärken und mein Wissen an einer Stelle zu teilen, wo sie auf besonders fruchtbaren Boden fielen. Es machte mir großen Spaß, den Kindern dabei zu helfen, eine erfolgreiche Zukunft für sich zu gestalten. Fremdsprachen sind für mich ein Medium, um Horizonte zu öffnen und Barrieren zu brechen. Es bereitet mir immer eine große Freude, wenn ich nach all den Jahren Kinder aus den Kursen wieder treffe und mir diese dann voller Stolz erzählen, was sie von damals noch behalten haben, beziehungsweise welchen Vorteil ihnen das in ihrem Leben gebracht hat. Ihre leuchtenden Augen geben mir persönlich mehr als jede Auszeichnung. Resilienzerwerb. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie Probleme mit Ihrem Selbstbewusstsein? Ist das Leben für Sie meistens schwierig? Ist es für Sie nicht leicht, mit Druck umzugehen? Aus schlechten Erfahrungen beziehen Sie wenig? Sie fühlen sich leicht verletzt, wenn Sie kritisiert werden? Manchmal erleben Sie sich hilflos? Wie kann ich mein Selbstbewusstsein trainieren? Lässt sich vielleicht sogar diese besondere Widerstandskraft, die man heute Resilienz nennt, erlernen? Ja, das ist beides möglich. So hat die im Kindesalter entwickelte Persönlichkeit natürlich Auswirkungen auf das Verhalten als Erwachsener. Doch das heißt nicht, dass sie für immer und ewig in uns manifestiert wäre. Persönlichkeitsmerkmale sind nicht in Stein gemeißelt. Auch Erwachsene können in jedem Fall noch bedeutende Veränderungen erreichen. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Unsere Gedanken machen uns zu dem, was wir sind. Ein mittlerweile arg strapazierter Satz, doch seine Aussage trifft zu. Der Mechanismus unseres Unterbewusstseins funktioniert nicht in Form vernünftiger und nachvollziehbarer Gedankenabläufe. Vielmehr wird aus Erfahrung, Gewohnheit und wiederkehrende Verhaltensmuster automatisieren sich. Das gilt es zu beachten und da gilt es, aktiv anzusetzen. Dabei geht es nicht darum, sich auf Teufel komm raus abzuhärten oder alles von sich wegzuschieben, sondern um den Erwerb von Frustrationstoleranz und einen besseren Umgang mit seelischem Schmerz. Ein wichtiger Ansatzpunkt sind die Gedanken. Man kann seine Gedanken nicht abstellen. Schön wäre es manchmal, aber in der Regel umgeben sie uns immerzu. Sie lassen sich in Bahn lenken, indem ihnen so lange bewusst Schienen vorgelegt werden, bis sie wie von selbst dorthin fahren, wo sie hin sollen. Dann übernimmt das Unterbewusstsein. Hier ein paar Impulse. Versuchen Sie, in einer Krise oder chaotischen Situation durchzuatmen und sich darauf zu konzentrieren, was Sie sinnvollerweise tun können. Bleiben Sie optimistisch. Sehen Sie Schwierigkeiten realistisch als das an, was sie sind, vorübergehend. Akzeptieren Sie sie und glauben Sie daran, dass es gut ausgehen wird. Halten Sie Ungewissheit und Unentschiedenheit eine Zeit lang aus. Passen Sie sich an neue Entwicklungen an. Seien Sie irgendwie spielerisch unterwegs. In den schwierigsten Situationen kann Humor oder über sich selbst lachen zu können ein probates Mittel sein. Sagen Sie sich: Ich bin in der Lage, mich von Verlusten und Rückschlägen emotional zu erholen. Sprechen Sie mit Freunden darüber. Fassen Sie Ihre Gefühle in Worte, drücken Sie sie aus, bitten Sie ruhig andere um Hilfe. Seien Sie neugierig, stellen Sie viele Fragen, entdecken Sie so neue Wege. Nutzen Sie persönliche und Erfahrungen anderer, um daraus wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Üben Sie sich darin, analytisch, kreativ oder praktisch zu denken, je nachdem. Dinge gut auf den Weg zu bringen, lernen Sie nur, wenn Sie oft Gruppen oder Projekte leiten. Melden Sie sich freiwillig dafür. Sie sind optimistisch und pessimistisch, vertrauensvoll und vorsichtig, selbstlos und egoistisch zugleich. Wunderbar! Bleiben Sie flexibel. Fühlen Sie sich mit Ihren Gegensätzen wohl, denn denken Sie daran, Sie sind immer Sie selbst und authentisch. Aber das heißt nicht, dass Sie nicht mit unterschiedlichen Menschen und in verschiedenen Situationen immer auch anders sein können. Ihr anderes Selbst. Nehmen Sie Menschen so gut wie möglich wahr und vertrauen Sie auch mal auf Ihre Intuition. Hören Sie immer gut zu. Erhalten Sie sich Ihren Freigeist. Aber am allerwichtigsten ist die Frage: Möchten Sie lernen, mit Schwierigkeiten besser umzugehen? Ist Ihre Antwort ja, dann ist es ein guter Start, gemeinsam mit anderen Ihre Fähigkeiten zur Resilienz zu entwickeln. Lassen Sie sich coachen, ermutigen und anleiten. Vielleicht ermöglicht Ihnen sogar Ihr Arbeitgeber ein entsprechendes Coaching. Wenn Sie Freude daran haben, Neues dazu zu lernen, ist das schon eine gute Basis. Menschen lernen von anderen, lernen von Vorbildern. Und auch Sie können eines Tages ein Vorbild sein. Für mich selbst ist dies ein beständiger Anspruch. Doch nicht derart etwas vorzuleben, sodass die Mitarbeiter es nachahmen können. Menschen sind komplex. Der Punkt ist ein anderer, ein Beispiel. Wir wissen natürlich, dass man einen Mitarbeiter nie vor der Gruppe kritisieren darf. Aber wir haben kein Problem damit, einen Mitarbeiter vor der Gruppe zu loben. Aber das ist doch toll, denken Sie? Nun, den einen Mitarbeiter lächeln wir an, den anderen nicht. Den einen grüßen wir, den anderen nicht. Mit dem einen reden wir länger, für den anderen haben wir gerade keine Zeit. Merken Sie etwas? Der Grund liegt natürlich in unserem Terminplan, in der Eile, an unserer momentanen Stimmungslage. Es ist nichts Persönliches. Aber woher sollen die Mitarbeiter das wissen? Und obwohl wir vielleicht denken, dass wir eine Vorbildfunktion einnehmen, kommt an irgendeiner Stelle Missmut auf, breitet sich im Büro wie ein Virus aus und holt uns völlig überraschend bei der nächsten Teamsitzung wieder ein. Wir müssen nur in einem Vorbild sein. unsere Werte und Anforderungen mit den Mitarbeitern respektvoll und wertschätzend teilen, sodass sie den Mitarbeitern auch bewusst sind. Die Verhältnisse müssen klar sein. Alle müssen wissen, was von ihnen erwartet wird und woran sie gemessen werden. Einfaches Vorleben reicht nicht. Und diese Messung erfolgt anhand von Kriterien, die für alle gleichermaßen gelten. Mit Freude für Bewährtes einstehen und beständig offen für Neues bleiben, das wünsche ich Ihnen. Suchen Sie sich die Herausforderungen, die Ihre Leidenschaft entfachen, nehmen Sie sie an und bleiben Sie in Schwung. Und Ihr Erfolg ist Ihnen so gut wie sicher. Meine Erfolgsformel: Leidenschaft entfachen plus neugierig bleiben plus Unwägbarkeiten voraus sein gleich Erfolg. Das war's. Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, pack's an. Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com.